Yeah, ich hab Schwarzgeld, vor dem Komma 8 Ziffern, Handel mit den Haftrichtern. Fick auf die Privatrente, Geld über die Staatsgrenze, Konten in der Schweiz, ich muss mich absichern. Werd vom Bullen abgestempelt wie mein deutscher Pass. 15 Mille weg, denn ich war mit den Kids bei Toys R Us. In eurer Gang mehr Bitches als in Shinies Käuferschaft. Deine Mutter schläft am Tresen ein und stinkt nach Kräuterschnaps. Ob wir cool sind, ist von meiner Laune abhängig. Deine Frau hat Schweinespeck drauf wie ein Club-Sandwich. Wir distanzieren uns von Deutschland wie Usedom. Hip-Hop-Journalist ist das neue Hurensohn. Ihr denkt, ihr geht auf Tour in eurem Siebensitzer. Kommt nach Berlin und ihr kriegt Stiche wie ein Bienen. Jetzt wird jedes Magazin beleidigt, jeder Parasit beseitigt, öffentlich auf Twitter, fick dein Briefgeheimnis. Für dich geht es von der Skyline zum Bordstein. Ground Zero, Ground Zero, der Horror kehrt zurück wie in Saw 2. Ground Zero, Ground Zero, importierte Kriminalität. Ground Zero, Ground Zero, wir werden sehen, wie ihr ganzen Fotzen mit dem Image-Schaden lebt. Ground Zero. Ich bin auf Pro7, RTL und Kabel 1. Und das Grinsen eines Millionärs ist strahlend weiß. Deine Mutter lutscht die Nüsse von ihrem Sahne-Eis und ist dabei blau wie die Outlines ihres Arschgeweiß. Sie ist ein Riesenfan von Carmen Geist und lebt in einer WG mit 6 Männern und nur einer Frau wie Nase weiß. Meine Jungs ticken Handys unterm Ladenpreis und der Staatsanwalt kann sich ficken ohne Tatbeweis. Wenn ich sage, du gehst baden, meine ich nicht im Spa-Bereich, sondern mit einer Kugel in deinem Kopf in einem Gartenteich. Wir haben Methoden, dich zu foltern wie im Zarenreich. Und wenn ich will, dann ist für dich für immer Schlafenszeit. Ich steh über dem Gesetz, keine Strafbarkeit. Schwarze Zahlen, schwarzes Geld, keine Schwarzarbeit. Es wird heiß wie deine Mutter in ihrem Abendkleid. Ground Zero, Hexenkessel, 300 Fahrenheit. Für dich geht es von der Skyline zum Bordstein. Ground Zero, Ground Zero, der Horror kehrt zurück wie in Saw 2. Ground Zero, Ground Zero, importierte Kriminalität. Ground Zero, Ground Zero, wir werden sehen, wie ihr ganzen Fotzen mit dem Image-Schaden lebt. Ground Zero.